Who's that shingling? Turn up. Taschengeld, Taschengeld, Taschengeld, Taschengeld. 20.000 Euro sind nur Taschengeld. 20.000 Euro sind nur Taschengeld. Ich hab Taschengeld in meinem Eastpack. Das ist Drill Shit und kein Street Rap. Wir sind hier am Block den ganzen Tag. Wir sterben im Kugelhagel und nicht an einem Herzinfarkt. Gustav Jüngling immer noch draußen an diesem Hood Corner. Ich bin am Ballen wie ein Footballer, so wie Michael Jordan. Ich werde dich Kecker morden, nicht gestern, nicht heute, aber morgen. Double Kassen Broccoli, das hat meine Squad da. Wir sippen Wodka und fahren im Vodka. Wir bleiben locker, denn wir haben Ratio Farm. Wir machen Drive-Bys, denn wir wollen Cabrio fahren. Bang, bang, bläh, bläh, das ist unser Alltag. Ich hab eine Goldchain, weil ich glänzendes Metall mag. Unsere Bandanas sind von Louis Vuitton. Ich gebe Geld aus, du verlässt den Kassenbon. Wir turnen ab, schon um Viertel 10. Deine Freundin wird gebankt und dann kann die Note gehen. Ich muss früh aufstehen, denn ich mache mein Business. Hustensaft House ist bald in jeder Hitlist, weil der Boy rich ist. Stacks im Rubberband. Ich kauf mir Designerkleider im Store von Karl Lagerfeld. Ich habe Geld, ich bin hot rich, wenn ein Jeep durch die Gasse rollt. Duck dich, wir betäuben diesen Pain mit dem Hustenstiller. Ich bin nicht im Hustensaft House, das ist die Hustensaft Villa. Ich bin Killer, meine Boys ballen Marihuana. Unser Track ist futuristic, so wie Futurama. Ich schieß auf dich wie mit einem Dartpfeil. Mein Dick ist länger als ein Drahtseil. Ja, geil. Das sagen Bitches daily, wenn du bei den Cops snitcht. Kriegst du Stitches, ey. Ich und meine Boys sind hart ähnlich wie ein Feuerzeug. Ich zieh die Glock und ich Feuerzeug. Und ich rauch den Joint mit White Widow. Ich bin high, weil ich wieder Job hau. Weißt du, was passiert? Kannst du wieder nicht zahlen. Kein Malen nach Talen, das du kannst dir ein Schicksal ausmalen. Haha, Bitch, ich bin very rich. Und ich lebe heavy, Bitch. Hands up and earthy, Bitch. Taschengeld. Taschengeld. Taschengeld. Taschengeld. 20.000 Euro sind nur Taschengeld. 20.000 Euro sind nur Taschengeld. Taschengeld. Taschengeld. Taschengeld. Taschengeld. 20.000 Euro sind nur Taschengeld. 20.000 Euro sind nur Taschengeld. Taschengeld. Taschengeld. Taschengeld. Taschengeld. 20.000 Euro sind nur Taschengeld. 20.000 Euro sind nur Taschengeld. Bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang